Der Direktor der Moskauer Aktienbank, Dempo Bank, der russischen offenen Aktiengesellschaft und der Generaldirektor des Konzerns Rizero Consult schickten dem Genossen Kim Jong-un Geschenke. Sie übergaben jüngst die Geschenke für Genossen Kim Jong-un, dem koreanischen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter in Russland und einem zuständigen Mitarbeiter der koreanischen Vertretung.